Halt über ganz Deutschland. Die Gewerkschaften fordern für die Angestellten der Länder unter anderem 6,5% mehr Geld. Die Heizölpreise explodieren. Die Preise sind in 10 Jahren um 153% auf ein Rekordniveau gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Studie. Im Jahr 2002 kostete der Liter demnach 35 Cent, jetzt sind es 90 Cent. Und der Preis wird weiter steigen. Ab 2020 soll ein Liter Heizöl 1,30 Euro kosten. In der ersten Fußball-Bundesliga kann der FC Bayern München am Abend seinen Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen. Der deutsche Rekordmeister spielt in Wolfsburg. Der VfL hat sich unter seinem neuen Trainer Dieter Hecking bis auf Platz 12 vorgearbeitet. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr. Hitradio Ruhr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Linklar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Linklar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Keine Staus, freie Fahrt ins Wochenende. Blitzer auf der B3 Malberg Richtung Ettenheim am Malberger Buck. Hören Sie und sprechen Sie nach. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Audio server online. Mounting drive 1, drive 2. Available disk space. 33.14 GB. That's excellent. Audio engine loading. Restoring tracks and inserts. Locating files. Registering with DAE. Session load complete. Audio engine settings restored. Plugins inserted. All data, hard and software checks complete. This sounds perfect. On with the show. Let's do it. Give it to me. Here we go. Are you ready, ladies and gentlemen? Good evening, ladies and gentlemen. Please make sure your seats and table trays are in their upright position. 5, 4. Thunderbirds are go. Hey Leute, was gibt's? Wo bleibt die Titelmusik? Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Lazy girl, bet you wanna get it on. I like, you got me down.

2018. Jana Schimmer, willkommen am Freitagabend. Wir haben jede Menge tolle Spezialitäten dabei. Mächtig viel Spaß. Und mein Freund ist noch nicht da, der Damenschuhverkäufer. Oh, glückes Geschick. Hey! Super, hä? Pink, Nirvana, Blue, Lenny Kravitz und so weiter. So, und der nächste Song ist für den Uwe Carsten. Die volle Ladung. Aber jetzt kommt der Knaller. Pass auf! Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Mal dünnhäutig, rastlos, unwohl, traurig, normal oder total nüchtern? Macht euch bereit für Radio Ohr. Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. aus den 80ern, das war damals der Überhammer. Radio Rama nennt sich die Gruppe aus Italien. Ja, come on, mit diesem Song grüße ich alle, die sich noch zugeschaltet haben. Jetzt hören wir mal kurz bei einem Bekannten rein. Nicht bei Au, sondern bei denen da. Er heißt Charlie. Ihr kennt ihn? Two and a Half Men. In the mix. Ich habe heute Abend doch ein Date mit einer hübschen Sexsüchtigen, deren Therapeut in Urlaub ist. Sowas nennen wir Junggesellen ein Fenster, das sich nur einmal öffnet. Weißt du was, Charlie? In der Hölle gibt's für Leute wie dich eine Spezialabteilung. Gut, ich hasse es nämlich, Schlange zu stehen. Ich habe heute Abend doch ein Date mit einer hübschen Sexsüchtigen, deren Therapeut... Ladies and gentlemen, welcome to the party zone. Tonight we're gonna move to the groove. Take your pants down and make it happen.

jeden Samstag 20 Uhr exklusiv mit David Guetta. Mehr auf Hitradio Ohr oder auf bigcitybeats.de. Big City Beats. Fang an zu leben. Heute Nacht Ex in Offenburg. Kopfkino. Played by a professional DJ. Russo, Sapingidis, Rico Star, PA, Mo, Feinster, Synapsen, Pogo. Kopfkino. Offenburg. In der Diskothek X. Im Drachenacker. Sex. Willkommen bei McDonald's, Herr Bart. Dachchen, einmal die McCurrywurst, bitte. Sie meinen ein Ruhrpott Carpaccio? Genau, ein Mantateller. Eine Prenzlbergplatte. Ja, oder ein Kreuzberger Filet geschnitten. Ein Tragerfrühstück. Ich sehe schon, wir verstehen uns. Neu, die McCurrywurst bei McDonald's. In mild oder scharf und nur für kurze Zeit. Für nur 2,99 und verbindliche Preisempfehlung. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete, genau. So heißt es. So, Nachschwimmer, heute im Codex. Kleine Taschenlampe brennt. Jeder, der eine funktionierende Taschenlampe mitbringt, bekommt 10 Euro freien Verzehr bis 24 Uhr. Da. So. Passen ist vorbei. Jetzt geht es wieder ganz normal weiter im Codex. Morgen Samstag Single Party. Und für alle Ladies 10 Euro freien Verzehr bis 24 Uhr. Lustige Single-Aktionen, lustiges Briefe schreiben, Single-Armbänder, grün, Single, ich bin für alles offen. Rosa, willkommen, du Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Und rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Freikarten gültig. Eine Woche später, 5 Freunde müsst ihr sein. Das kennt ihr ja. Und am Samstag, den 23. Codex Club in Aachen. Die Massengeburtstagsparty für den Monat Februar. Hätte schon fast Januar gesagt. Der Monat Februar. Alle Februargeborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ihr wisst Bescheid? Alles klar. Codex Club in Aachen. Wow! Atmosphäre und Leben pur jede Woche bei 2000. Echten Bomben-Sound hier. Auf den fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Saturday, baby. Saturday night, I feel the air is getting hot. In the club, in the VIP, baby, I'm swagging. I know how to get the party rocking. Come on, I'm a ladies' man, so baby, I can get a pretty thing out of them stockings. Plus, I got a feeling tonight it's gonna be a good night, so maybe we can get the boots knocking. Going out in the limousine, all around the world with my favorite girl in my cockpit. With her lips on my lips, trying to get a little kiss, and the only wish is she don't stop it. We gon' sip the crisp and get drunk with this before I hit the mist and start rocking. Tonight's the night, we gon' have a good night, so baby, let's get the party rocking. Come on. Favorite girl, oh girl, you open girl, type of girl that'll stay faithful girl, even though you know you been girl, so we calling all of your friends tonight, what? Baby girl, it's your favorite night, so keep on rocking this Saturday. Yeah, Saturday. So let's jump the gun and just have some fun, sip coke, rum and get tipsy, get smashed tonight and have a blast tonight, until the whole club starts to get dizzy, cause you drink, party and lose control, drink Bacardi and sip Patron, cause it's Saturday night and I don't wanna go home, so let's keep it going on, Saturday night. I feel the air is getting hot.

now. Why does emotion gotta move so fast? Love is progress, if people make laugh. Why is it that you just lose control? Every time you agree on taking it low. Fools and lust could never get enough. Cause fools and lust could never get enough. Cause love, not only love that you can give it. Changing up better than for love transition. Full of depression trying to get you to listen. Humanity doesn't have become on the mission. You yell, I yell, everybody yells. Not able to trust you. What the hell is going down? Ja, 20 und 20 Uhr 4. Bei mir bäumt sich wieder alles auf. Ich bin gerade in Ursachenforschung, warum mein Freund R so schlecht drauf ist. Ist mir alles klar? Wegen gestern, Valentinstag, ja, gib's zu, hä? Mann, ich hasse Valentinstag im Schuhladen. Jede Hausfrau aus dem Viertel kommt reingehüpft und will lila Pumps. Die glauben, das macht sie sexy. Als ob jemand die Schuhe sehen könnte über den quellenden Fleischwüsten ihrer Waden. Ach, komm, Erl. Hast du wieder durchgedrückt, ha? Kann ich jetzt gehen? Oh, komm, wir gehen nach oben. Was? Nein, es war doch ausgemacht, kein Sex. Das war Ostern. Ja, und was ist jetzt? Valentinstag. Okay. Ja, das ist ja noch besser. XXXL. Jetzt reicht's aber. Oh, was macht der Knopf denn? Na los, die Power-Taste. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my fears. Putting suckers in fear. Making the tears. Knock you out. Dixie, Midnight Rangers, speziell mit LL Cool J. Hier am Freitag, hallo Nachtschwärmer! Radio! Showtime! Let's go! Radio on! Cut it as hard as you possibly can! What did you say? Do you want a party? Waking up this city's nightlife. Are you ready to party? I wanna be.

Codex Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Mach dir jetzt bloß keine Hektik. Yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik? Yeah. Dann schalt dein Radio endlich ein. Na, na, na, na. Charlie 2000. Er wirkt wie Medizin. Charlie 2000. Komm gut. Gut, gut, gut. Charlie 2000. Er kriegt dich wieder hin. Charlie 2000. Ja, ich krieg euch hin. Ich hoffe das doch, Lachua. Der coolste Sack auf dem Planeten. Das ist Charlie. Wer ist denn die Schabracke? Wie kommt der hierher? Deine Ausstrahlung wie eine Pressspanplatte. Na klar doch. Einen schönen Tag noch. Freitag. Leider geil. Ich singe ein Lied für dich. Ich singe ein Lied für dich. Und dann fragst du mich, willst mit mir tanzen gehen? Über die Straßen gehen, es hat so lieb gelacht. In einer Samstagnacht hat ja zu mir gesagt. Und ich hab mich gefragt, was so ein Engel wohl noch. In die leuchtenden Augen muss man hineinschauen, weil ein Engel in der Nacht so viel lieber lacht. An der Hand hat's mich packt und ich hab verdammt, weil dieses Engel keine Flügel hat. Ich singe ein Lied für dich und dann fragst du mich, willst mit mir tanzen gehen? Ich glaub, ich steh auf dich. Ich singe ein Lied für dich und kann die Sterne sehen. Ich hab mich verknallt in dich. Nach dem ersten Hallo hat's mich erwischt sowieso. Ein Engel und ein Teufel, schon immer so, hast mir ein Busserl gegeben, hab mich nimmer länger gefragt, was so ein Engel wohl so mag. Hand in Hand zeigt sie mir dann die Himmelstür. Jetzt war mir klar, dass das kein Engel war. Hätt ich gewusst, was passiert, wär ich nicht so verwirrt, wenn so ein Engel ohne Flügel fliegt. Ich sing ein Lied für dich und dann fragst du mich, willst mit mir tanzen gehen? Wir machen DJ Ötzi Spezial. Boah, der Burner. Ich will mit dir fliegen und grenzenlos frei sein. Ich will mit dir fliegen. Du solltest nie mehr allein sein. Auf Wolke 7 und du kannst dabei sein. Freaky, freaky. jeder möchte es. Da falle ich im Kopf nicht auf. Radio, oh. Was für ein Albtraum. Oh Mann. Riders on the storm. Riders on the storm. Into the towns we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. Absolut spitzenmäßig, ja? Der Root und der Doors. Ja, jetzt 20.31 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Willkommen, wer sich noch zugeschaltet hat. Ihr seid vollkommen richtig. Die doofe Witze-Ecke. Riders on the Storm. Super. Okay, die doofe Witze-Ecke. Sie, Schatz, würdest du mit einer anderen schlafen, wenn ich gestorben bin? Er zu ihr, dafür musst du nicht extra sterben. Ja. Tja, da hat's bestimmt Stress gegeben hinterher. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Ein Bekannter fragt seinen Freund, du, das wundert mich, wieso hält eure Ehe so lang? Seid ihr seit Jahren verheiratet und es läuft immer noch ganz gut. Er antwortet, ja, weil wir noch zweimal pro Woche Sex haben. Ehrlich, ja, da ich Dienstag und meine Frau donnerstags. In getrennten Betten natürlich. Rohe. Hier geht's ins Wochenende mit vollem Power. Komm, dreh dir mal den Kragen zu da. Aber jetzt. I saw the sun. wondered who you are. How could a person like you bring me joy under the pale moon where I see a lot of stars? Ace of Base, Pink, Pain Cons. 20.36 Uhr. Hier geht's mit Power ins Wochenende. Rocker, braun, bitter, süß und voll versaut. Die Sorte Girl, die dich auch mit dem Hocker vom Hocker haut. Sie stand auf Head, Bang, ich Bänke mit beim Blick in die Sterne. Hörten wir gerne Rammstein und Kiss. Sie war eine BWL-Jura-Studentin, schwer gepflegt, aus reichem Haus. Aus reichem Haus. Shoppen war ihr einziges Hobby, mein Erbe hat sie aufgeraubt. Schnell noch ein Kaffee auf den Champs-Élysées. Ein kleines Lady, ein kleines Lady. So was denk ich. ich brauche ein wildes Ding. 20.39 Uhr am Freitagabend. Here's a complete disc jockey show with all the modern pace of today's exciting radio. Ihr könnt wirken! Ihr könnt euch verstecken! Das nutzt ja heute wieder! Also so kurz, nicht bei Ihnen, gell? Da, da, da! Superstärker Mashup und Remix, ha? 20.43 Uhr, immer freitags ab 19 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hit Radio. Und gestern war ja ein trauriger Tag für meinen Freund Al, oder für seine Frau eigentlich. Aber es ist immer das Gleiche. Er fällt immer negativ auf. Ist es Winter? Weißt du, was heute für ein Tag ist? Na klar weiß ich's. Es ist unser Hochzeitstag. Es ist Valentinstag. Und sicher schenkst du mir wieder nichts. Ach, hör auf, Peck. Ich wusste, dass Valentinstag ist und ich hab den was... Ich hab hier diesen Dollar und dieser Dollar ist ein besonderer Dollar, Peck. Denn wie du hier siehst, endet die Seriennummer mit einem T. T bedeutet alles Gute zum Valentinstag. Also, Erl, du bist der letzte Heuler. Ab nochmal. Ja, hast du denn ja gar nichts geschenkt oder wie oder was? Komm, erklär mal. Ich mache Sex mit dir. Ja, das ist schon Tradition. Jeden Valentinstag erklimme ich diese Stufen, du weißt. Laufe die letzte Meile und

Wieso habe ich jetzt auf einmal eine Rückkopplung? Ich mache den Kopfhörer leiser. Genau, so geht's. So, morgen Samstag im Codex. Die Single Party. Die überdimensionale Single Party. Das stört mich jetzt, das ist die Rückkopplung hier. Genau. Codex Club in Aachen. Jetzt nehmen wir das andere Mikrofon. Genau, jetzt ist besser. Morgen die Single Party für alle Ladies. Morgen Samstag 10 Euro Freiplätze, auch bis 24 Uhr. Lustige Aktionen wie Briefe schreiben, Single Armbänder, zum Beispiel grün für alles offen. Ja, Ladies, wer Solo ist, soll den grünes Bändchen nehmen. Auf jeden Fall. Rosa, willkommen, die Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Freikarten gültig. Dann heute in einer Woche. Fünf Freunde müsst ihr sein. Das heißt, jede Fünfergruppe, heute in einer Woche, sage ich nochmal, die vor 24 Uhr kommt und zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Und Samstag, 23. Also morgen in einer Woche sollte man sich unbedingt merken, vor allem diejenigen, die im Februar Geburtstag haben. Für Februar Geburtstage gibt es nämlich 25 Euro Freiverzehr. Ja, im Codex in Aachen. Was sagt man dazu? Absolute Spitze. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow. Ist nicht wahr? Das ist ein Ding. Radio an. Ich glaub, ich bin. Vertraute Stimme. Geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so genial, abnormal. So ist nur Charlie 2000. Da bin ich wieder. Charlie 2000. Wer kennt diesen Mann? Zwischen 26 und 74 Jahre alt und scheint geistig stark verwirrt. Schade eigentlich. Obwohl, irgendwas hat es ja auch schon, dieses zottige Urviech, das beim Hundefriseur wieder mal keinen Termin bekommen hat. Alors, qui dit études, qui travaille, qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, et lui dit assis dans la merde, et qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Dit famille, dit tiers-monde. Et qui dit fatigue, dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.

Codex Club in Aachen. Heute Abend im Codex in Aachen. Heißt das Thema, das Partythema kleine Taschenlampe brennen. Und zwar folgendermaßen geht das. Jeder, der eine funktionierende Taschenlampe mitbringt, bekommt 10 Euro Freiverzehr. Allerdings nur bis 24 Uhr ist das gültig. Einlass 22 Uhr, Freikarten gültig. Morgen Samstag, Single Party. Die Mega Single Party. Alle Ladies, und da ist ja immer Frauenüberschuss, bekommen alle Ladies 10 Euro Freiverzehr, auch nur bis 24 Uhr gültig. Lustiges Briefe schreiben, dass man auch für ganz schüchterne, für hoffnungslose Fälle was findet. Da gibt es die sogenannten Single-Armbänder. Grün, Single für alles offen, rosa, willkommen in Ponderosa. Codex Club in Aachen. Blau, ich will nur Spaß. Und rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Alles klar. Und hier schon mal eine kleine Vorschau. Heute in einer Woche. Fünf Freunde müsst ihr sein, heißt die Überschrift. Jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr einläuft und zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Ja, wie finde ich das? Und am Samstag, den 23. Massengeburtstag, alle Februar-Geburtstagsfreunde erhalten. Infos unter codex-club.de. Ja, da sprechen wir immer zwischen rein, ne? Codex Club in Aachen. Also nochmal, alle, die im Februar Geburtstag haben, bekommen 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr gilt diese Aktion, ja. U18 bekommen 15 Euro Freiverzehr. Alles klar, dann kann die Party ja steigen. Codex Club in Aachen. Und hier ist euer Charlie 2000. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Jetzt machen wir ein kleines Ärzte-Spezial. Neulich sind wir da gewesen. Die Jungs von Greenpeace hatten recht. Denn das Meer stank ziemlich übel. Und uns wurde ziemlich schlecht. Man wird diese Insel in die Luft gesprengt. Wann wird sie im Meer versenkt? Oh, ich hab solche Sehnsucht. Nur für Nachtschwärmer. Ich verliere den Verstand. Oh yeah. Ich will wieder an die Nordsee. Ich will zurück nach Westerland. Am Wannsee Verstand. Ich will zurück. Ja. Cha-cha-cha-cha. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Freaky, freaky, baby, I will. Ecke. Ja, die doch witzig und ich sage jetzt Hallo Blondies. Jetzt nehmen wir uns mal die Blondies ran. Ne? Erster, die Blondine hebt am Bankschalter ihr ganzes Geld ab. Nach 10 Minuten kommt sie wieder und zahlt wieder alles ein. Ja, wieso haben Sie das überhaupt abgehoben? Will der Kassierer wissen. Blondie? Ja, man wird wohl nachzählen dürfen. Ja. Da habe ich noch einen. Wie nennt man zwei Blondinen, die in einem Porsche fahren? Das ist ein Dumm-Dumm-Geschoss. Oh, ist wieder hart, hä? Ach ja, einen habe ich noch. Zum Abschluss. Die Blondine geht zum Friseur und will sich die Haare machen lassen. Hat so ein Walkman-Kopfhörer auf. Und dann sagt der Friseur, ja, das müssen Sie aber runter machen hier. Dann spreche ich die Haare nicht hin. Dann sagt sie, ah, das muss unbedingt anbleiben. Die Kopfhörer, die müssen dranbleiben. Okay, dann hat er so versucht, dann ist die Blondine eingeschlafen. Und hat sich so hingenickt und da hat der Friseur mal gedacht, ja, jetzt höre ich mal rein in den Kopfhörer. Dann hört er rein, dann hört er da Folgendes. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Schon krass, hä? Es reicht jetzt, danke! Ja, na, schau mal, ich hatte gedacht, da kommt David Guetta. Ja, der Musikteppich ist von ihm. Aber sonst nicht. Ah, 21.37 Uhr. Aber wir haben so eine gute Stimmung, die wird immer kaputt gemacht von einem Mann, dem größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Und also wird ein Bock abgeschossen gegessen. Ehrlich. Was ist jetzt wieder, Peg? Ich will Romantik. Was ist Romantik? Lass dir was einfallen. Ich komme mir vor wie in den Flitterwochen. Sagst du mir nicht, was Romantik ist? Ich weiß, was Romantik ist. Kelly, was ist Romantik? Daddy, das weißt du. Frauen mögen Süßigkeiten und Blumen und Karten. Aber nicht mit einer nackten 4-Zentner-Tante drauf, die sagt, hier muss es irgendwo sein. Dabei fällt mir ein, ich liebe dich, Anne. Ja. Hör zu, Peg. Ich weiß, dass du ungeduldig deinem Valentinstags-Sex entgegenfieberst. Also hier ist der Plan. Ich kann dich reinschieben zwischen dem Spiel Bulls gegen Pistons und der Schwarzwaldklinik. Da sind ja mindestens 4 oder 5 Werbespots dazwischen. Machen wir es denn zweimal? Ja. Computer? Programm Disco, spätes 20. Jahrhundert. Da geht's voll ab. Ja, Elektrika Salsa aus den 80ern. Ne? Und 16-Bit, wer kann sich noch erinnern? Ich sage immer, das war der Techno der 80er. Introducing. The experiment is complete. This is here now. You're in the mix with DJ. The music that defined a generation. Einfach näher dran. Nachtschwärmer. Spezial. ganz fremden Ort, wo die Liebe nur noch zählt und die Einsamkeit vergeht. Lass uns dort zusammen sein, nur wir beide ganz allein. Ich will dich niemals mehr verlieren. Du bist mein Stern, du bist für mich der Sonnenschein. Wärme spüren, ich will dich heute Nacht entführen, an die Grenzen dieser Welt, machen nur was dir gefällt, und für alle Ewigkeit, gehen wir den Weg zu zweit, bist du noch so weit entfernt, du bist mein Stern, du bist für mich der Sonnenschein, ob nah, ob fern, ich werde immer bei dir sein, du bist mein Stern. Du bist auch mein Stern, mein ganz großer Stern, Herr Herr. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesungen? Danke, Herr. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur.

Single Party. Die Mega Single Party im Codex. Alle Ladies. Und da ist immer Frauenüberschuss. 10 Euro Freiverzehr. Auch bis 24 Uhr. Da gibt es ja Single-Aktionen, lustiges Briefe schreiben. Dann gibt es die Single-Armbänder in verschiedenen Farben, die immer was aussagen. Und dann am Freitag, den 22., also heute in einer Woche, als Überschrift 5 Freunde müsst ihr sein. Codex Club in Aachen. Nämlich jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Ja, dann lass ich eine kleine Party feiern. Und Samstag, 23. morgen in einer Woche. Die mega Massengeburtstagsparty. Alle Februargeborenen erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ausweis mitbringen. U18 erhalten 15 Euro. Infos unter codex-club.de. Ich spüre etwas. Aber hallo, wen haben wir denn da? Das ist live from the heart of the world's greatest city. In a radio studio, Ross and Special to Now. Zur 22 Uhr am Freitagabend. Will I Am, Britney Spears, Robin S. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, seid gegrüßt.

mal lager. What else? Here, done, nails done, makeup, girl, well, dressed and you're looking fine. Girl, come, you know you are shot and your body hot, girl, go and bust the place and unwind. Pop champagne with your girlfriend, you know, no go, girl, let loose and unwind. Ladies, hands up, make a toast to the losers, call you a winner, can't stop your shine. Now no time for the haters, girl, shoot game, proper, no flavor. Girl, you're my diamond, you make your own paper, sounds full of acres, all take those skyscrapers. Girl, you do everything major, fall off half of them, never play ya. And you're not the big one of favors. Cause when the night is young, girls wanna have fun, yeah. Na los, die Power-Taste! Yeah. Wie geht's euch noch, Chima? Alles klar? Ja, wunderbar. War's nicht gut überlebt? Ich hoffe doch. Es war ja überall die Hölle los, auf den Umzügen überall. Ganz toll. Okay, ziemlich am Anfang hatte ich ja Psy Gangnam Style mit Jennifer Lopez gebracht, weil ich ja befürchtet, von Gangnam Style ist ein Sättigungsgrad eingetreten, aber das konnte man nochmal anhören. Und jetzt habe ich noch ein Gangnam Style Spezial mit den Bee Gees. Das ist auch nicht schlecht, das sollten wir uns mal anhören. Ist auch für DJs ein Vorteil, wenn ihr älteres Publikum habt. Dann könnt ihr den Song bringen, dann bedient ihr alle eigentlich, ja? Yeah! People of the world and every nation. Das war beeindruckend. In dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Aber nur. Alles klar. Dreh das Radio auf. Until you wake up Saturday afternoon. It's dreh das Radio auf! Also das kann man wirklich anhören, da ist von Psy nicht so viel drin. Ah, ja. Außer Rand und Band. Licht aus. Spot an. Peter Fox, Spezial. Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier bei Namen. Ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen Schnaps. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie raus. Fox und so weiter, Spitzenklasse, 22:16 Uhr. Immer freitags ab 19 Uhr ist Charlie 2000 bei diesem Kuscheltrinder hier bei Hit Radio Ohr. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, haust die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopfel aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Ego-Shooter gibt es wie Sand am Meer. Doch dass dabei ein deutsches Unternehmen weltweite Maßstäbe setzt, ist eher ungewöhnlich. Dem Frankfurter Spieleentwickler Crytek ist es gelungen, und zwar mit seiner Spieleserie Crysis. Jetzt erscheint der dritte Teil des Games und der hat es in sich, sagt Daniel Feld vom Publisher EA. Also das Spiel ist im Jahre 2047 angesiedelt. Prophet, der geschriebene Hauptcharakter, kommt nach New York zurück und will Rache nehmen. They called me. Nachdem er die Wahrheit über die Motive der zwielichtigen Cell Corporation für den Bau des unter Quarantäne stehenden Nanodoms herausgefunden hat. Die Cell Corporation will nämlich die Weltherrschaft an sich reißen und das gilt es zu verhindern. Crysis 3 bringt jede Menge Neuerungen. Das schon beim Vorgänger gefeierte Sandbox-Gameplay wurde ebenso weiterentwickelt wie der Multiplayer-Modus. Zu zweit tritt man hierbei gegen bis zu 14 Gegner an. Außerdem gibt es auch natürlich im Zeitalter von Web 2.0 einen Social-Feed, den sogenannten New York-Feed. Darüber können die Spieler sich über ihre Leistung und die Leistung ihrer Freunde informieren und bekommen gleichzeitig Herausforderungen gestellt, die gemeistert werden müssen. Diese Herausforderungen kann man allein oder mit Freunden meistern und das in einer Umgebung, die ihresgleichen sucht. Die von Crytek selbst entwickelte Grafik-Engine, die CryEngine 3, sorgt für eine extrem realistische Darstellung. Gerade im Setting des Spiels, einer regenwaldähnlichen Landschaft, ist das eine super spannende Sache. Wenn man von Grafik und Realismus spricht, dann ist Crysis 3 also ein Game, das Maßstäbe setzt. Überzeugen Sie sich. Crysis 3 gibt es ab dem 21. Februar im Handel. Heute Nacht, Ex in Offenburg. Kopfkino. Kopfkino. Kopfkino. Played by a professional DJ. Russo, Sabingidis, Rico Star, PA, Mo, feinster Synapsen-Pogo. Kopfkino. Offenburg. In der Diskothek X. In Drachenacker. Sex. Von Herzen wieder lächeln können. Zahnarztpraxis Astrid Tabellion. Ihre ganzheitliche Zahnarztpraxis am Busbahnhof Offenburg. Strahlend weiße Zähne. Dank unserer Abteilung für professionelle Zahnreinigung, Parodontalbehandlung und Bleaching. Zahnarztpraxis Tabellion am Offenburger Busbahnhof. Wir lieben Zähne.

Police. Und Empire of the Sun. Dankeschön an den Dani Bühler aus der Schweiz. Er hat ein Mail geschickt. Soll man in die Schweiz kommen, Party machen, meint er. In die Schweiz. Das ist der Freitag. Ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Yes, baseline. Baseline. Without my lover, tell me. Ja, die richtigen Nachtschwimmer haben längst erkannt, wer das ist. Das ist eine Spezialversion, aber trotzdem hört es raus. My Commission. Aus der guten alten Italo-Zeit. I remember the games of my life. Now how bother you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Yes, I listen to you. Without my lover, but tell me if the sky is blue. How old are you? Now how old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Okay, die doofe Witzecke. Kommt ein Mann vom Arzt nach Hause, fragt seine Ehefrau. Nun, was hat der Arzt gesagt? Ja, um zu einem Befund zu kommen, soll ich beim nächsten Arztbesuch einen Stuhl, Urin und Spermaprobe mitbringen. Wie soll ich das nur machen? Sagt seine Frau. Ja, du, das ist ganz einfach. Nimm doch einfach deine alte Pyjama-Hose mit. Zustände sind das. Einen haben wir noch, ja genau. Ein Mann wird um Mitternacht von der Polizei angehalten und gefragt, wohin er gehe. Ja, ich bin auf dem Weg zu einem Vortrag über die Auswirkungen von Alkoholmissbrauch auf den menschlichen Körper. Der Polizist, ja wirklich? Ja, und wer hält um diese Zeit noch so einen Vortrag? Ja, meine Frau. Nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Jetzt machen wir ein 90er Spezial, ganz klar. Just to touch your hand or a moment to share. Can't deny the urge that makes me want to lose the sound. 90er Spezial für euch Nachtschwärmer. Al, was ist denn schon wieder? Das ist echt eine Nachtschwärmer-Sendung. Ja, ja. Ich schlaf gleich ein. Immer die leeren Versprechungen. Na gut, heute war ich mit ihm zufrieden. Ich habe gedacht, es wird schlimmer. Ja. Ich verkaufe ja auch Damenschuhe. das wissen wir. Don't have sex with your ex man.

Das war's mit eurem Charlie 2000. Niemals früh mehr in Wien. Wien hat nie gar nicht verdient. Ich will höchstens noch in Graz. Vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Charlie Show. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Friederike Breyer. Nach dem spektakulären Absturz eines Meteoriten am russischen Uralgebirge waren am Abend wieder alle Augen gen Himmel gerichtet. Ein Asteroid flog so knapp wie kein anderer Himmelskörper dieser Größe seit Beginn moderner Messungen an der Erde vorbei. Der Brocken aus dem All ist an der Erde vorbei gerauscht. Mit 8 Kilometern pro Sekunde, so groß wie ein Schwimmbecken, um die 400 Tonnen schwer war der Asteroid. Am dichtesten kam er der Erde über der Insel Sumatra im Indischen Ozean. Ungefähr 28.000 Kilometer Abstand waren es da. Jetzt entfernt sich der Himmelskörper wieder, doch der nächste Asteroid kommt bestimmt. Von denen, die jetzt schon entdeckt wurden, könnte einer gefährlich werden, sagen Experten. Ein Brocken von 170 Metern Durchmesser könnte in 35 Jahren auf die Erde treffen. Wenn der einschlägt, so heißt es, könnte er ein ganzes Bundesland zerstören. Jörg Ratsch, Nachrichtenredaktion. Vorläufige Entwarnung für Flugreisende. An den Flughäfen in Hamburg und Nordrhein-Westfalen wird am Wochenende nicht gestreikt. Der Ausstand der Sicherheitskräfte wird bis zum Montag ausgesetzt, so die Gewerkschaft Verdi. Peter Bremme von Verdi Hamburg sagte in der ARD: Wir haben beschlossen, dass zunächst einmal klar die Passagiere, die hier gestrandet sind, rauskommen können, dass wir am Wochenende nicht streiken werden. So, wir haben zweitens beschlossen, dass wir uns allen eine Denkpause verordnen wollen, um Gespräche zu ermöglichen. Auch heute verursachte der Streik des Sicherheitspersonals massive Störungen an den Flughäfen Hamburg und Köln-Bonn. Die Staatsanwaltschaft in Südafrika hat Mordanklage gegen den Paralympicsieger Oscar Pistorius erhoben. Dem Profisportler wird vorgeworfen,